seid heute Abend. Ganz kurz, wir werden den Vortrag aufnehmen für unsere Radiogruppe und den auch online stellen hinterher. Grundsätzlich handhaben wir es so, wenn es Verständnisfragen gibt, dann könnt ihr euch gleich einmischen. Ansonsten Diskussionsbeiträge am besten irgendwie am Ende von dem Vortrag. Genau, und wenn Leute was einwerfen und nicht wollen, dass sie zu hören sind, wenn das Ganze online gestellt wird, dann können wir uns einfach Bescheid sagen, dann können wir es bearbeiten und es dann da rausnehmen. Dann noch kurz eine Sache von uns. Am Samstag soll im Regierungspräsidium Karlsruhe eine Buchlesung stattfinden von einem neurechten Buchverlag, der eben mit Verbindungen zur rechten Szene auftritt, viel mit Verschwörungstheorien und rassistischem Gedankengut. Wir sind der Meinung, dass es im Regierungspräsidium überhaupt nichts zu suchen hat. Hat und haben heute das Regierungspräsidium aufgefordert, die Veranstaltung umgehend abzusagen. Sollte das nicht der Fall sein, wäre es ganz cool, wenn da einige Leute hingehen und vor Ort einfach ihre Meinung dazu abgeben. Das Ganze könnt ihr auch hier auf dem kleinen Infoblatt nachlesen. Genau, ansonsten lassen wir gleich noch eine Spendenkasse umgehen und die Spenden dafür gehen an die Referentin zur Durchführung der Veranstaltung und wenn noch was übrig bleibt, dann natürlich an die von Repression betroffenen Leute aus Nürnberg. Also wenn ihr ein bisschen was übrig habt, dann wirft da gerne das rein. Nehmt ja. Das hier gerade auf. Ich wollte ganz zu dieser Buchverlagsgeschichte was sagen. In der Stadt sind überall Plakate mit diesen Rechts-Links-Verwirrungen, diesen Rot und sowas. Die sind wirklich überall, man kann die ziemlich leicht abhängen. Macht das bitte. Also man kommt da einfach nicht hinterher. Und die Leute sind absolut dreist. Wirklich sehr viele Plakate, die zum Beispiel ich abgerissen habe, wurden mittlerweile wieder überklebt mit neuen Plakaten. Und da sind auch so kleine A4-Dinger oder sowas oben und dran plakatiert. Die sind überall, das ist eine gestörte Plage, kümmert euch nicht um. Hey, das ist der Aufruf zu der Veranstaltung, oder wie? Genau, von dem Vorschlag. Okay. Ja. Also steht da so ganz groß rechts, links, ja, Verwirrung und dann so ein rotes Plakat, das steht dann direkt ins Auge. Genau, ansonsten viel Spaß heute Abend. Ja, schön, dass ihr alle da seid. Es war nicht so der schönste Anlass, weswegen wir den Vortrag halten, aber notwendig ist es ja trotzdem, um die ganze Geschichte noch ein bisschen bekannter zu machen und am Leben zu halten. Also wir erzählen gleich nochmal warum, wieso. Der Vortrag dauert so ungefähr, bisher hat sich die Erfahrung gezeigt, so anderthalb Stunden. Bin ich da richtig? Ja. Eine Stunde 20 Minuten. Also wenn ihr wollt, können wir auch eine kurze Pause mittendrin machen. Wenn das gewünscht ist, können wir dann auch nochmal an der Stelle fragen, wo wir es gedacht hätten, dass es passt. Wenn es nicht gewünscht ist, sagt es dann einfach und dann ziehen wir es einfach straight durch. Ja, worum geht es heute? Es geht nochmal darum, was ist eigentlich passiert am 31. Mai in Nürnberg, über das Geschehen an sich und die Hintergründe. Dann natürlich viel um auch die Folgen juristischer Art und auch was sonst noch rundherum geschehen ist für diejenigen, die jetzt von Repression betroffen sind. Dann versuchen wir das Ganze irgendwo mal in so einen gesamtgesellschaftlichen Kontext einzuordnen, dadurch, dass sich ja so das politische Gefüge ein Stück weit, um das vorsichtig zu formulieren, das ist eigentlich völlig untertrieben, verändert hat in der BRD, also der sogenannte, deswegen in Anführungszeichen, Rechtsruck. Man könnte das halt auch als teilweise autoritäreren Staat, Faschisierung vielleicht beschreiben. Dahingehend gucken wir uns auch nochmal die verschärften Gesetze an, die im Zuge dessen mit auf den Weg gebracht wurden, da natürlich mehr so, also auch schon in einem bundesweiten Kontext, natürlich ist unser Blickwinkel erstmal so aus Bayern, gesehen und da wir ja auch einen bayerischen Innenminister zurzeit haben und der ja immer vom Prototyp Bayern spricht, hat das eventuell das, was in Bayern gerade geschieht, ja auch vielleicht Bedeutung für das restliche Bundesgebiet. Ja, bevor wir dann abschließen und zu einem Fazit kommen, werden wir uns auch nochmal mit der Geschichte Knast auseinandersetzen, weil wir uns auch selber viel mit diesem Thema auseinandersetzen mussten jetzt über diese, da es ja für viele Aktivistinnen und Aktivisten, die von Repression betroffen sind und waren, tatsächlich ein Moment war, mit dem sie umgehen mussten oder was zumindest im Raum steht, und haben da mal auch für uns diesen Fleck, blinden Fleck so ein bisschen aufgearbeitet. Ja, am Ende des Fazits, und dann steigen wir mal gleich ein. Genau, dann fange ich nämlich mal an. Ach, Entschuldigung, wir haben uns gar nicht vorgestellt. Also, wir sind beide von der Soli-Kampagne Freiheit für Jan und alle anderen und machen im Rahmen dessen diese Vortragsreise, um nochmal da ein bisschen bekannter zu machen, und sind natürlich auch Teil des Unterstützungskreises, was diese ganze Geschichte angeht. Aber das kommt im Vortrag. Alles Geh noch mal raus, ja. Ich fange an, also der erste Teil ist jetzt halt dann erstmal zum 31. Mai selber, zum dem Ausgangspunkt von dem allem, also weil es jetzt halt auch schon wieder anderthalb Jahre bald her ist, ja, ich glaube anderthalb Jahre genau. Hintergrund war, es war für den 31. Mai eine Sammelabschiebung geplant nach Afghanistan, wie sie damals regelmäßig durchgeführt werden, jetzt ja auch wieder regelmäßig durchgeführt werden, hat sich ja überhaupt nichts verändert. Und unter den Leuten, die abgeschoben werden sollten, war auch der Berufsschüler Asif, der damals in Nürnberg ausbildungsbegleitet an die B11, das ist die Berufsschule, um die es da geht, gegangen ist. Ja, so zur Vorgeschichte ist es so, dass der 31. Mai keinen so rein spontanen Charakter hatte, auch wenn sich an dem Tag dann natürlich alles verselbstständigt hat. Aber es war so, dass es in Bayern, ich glaube, ja, also vor allem in Bayern, da gibt es ein geleaktes Dokument, von das an Schulen geschickt wurde, war es schon seit 2015 staatliche Strategie, dass man da von Schulen abgeschoben hat, weil man da halt am leichtesten an die Leute auch rangekommen ist. Und diese Gefahr und dadurch, dass in der jüngsten Zeit davor es auch schon Abschiebungen gab von Schulen, war bei einigen antirassistischen SchülerInnen an der B11 eben schon ein Thema gewesen, und sie haben sich dann darüber ausgetauscht, was sie tun würden in so einem Fall. Und so, es kam dann auch eine Woche vor dem 31. Mai schon zu einer Protestaktion an der Berufsschule, die aber, also eine Kundgebung war das, die aber wie insgesamt diese Agitation im Vorfeld noch keinen konkreten Bezug zu Asif hatte, weil einfach ja noch nicht klar war, dass er abgeschoben werden sollte an dem Tag. Ja, ich würde grob was sagen zum Ablauf von dem Tag, damit man sich das ein bisschen besser vorstellen kann. Und danach auch ein kleines Video mit Eindrücken zeigen. Genau. Asif hatte bis zu dem Zeitpunkt, als die Cops früh am Morgen im Unterricht erschienen sind, hatte er keine Info davon erhalten, dass er abgeschoben werden sollte an dem Tag. Also normalerweise bekommt man die ja und hat dann einen Monat gesetzlich vorgeschrieben Zeit, um Widerspruch gegen diese Aufhebung des Duldungsstatus oder was es dann ist, einzulegen. Und diese Zeit hatte er eben nicht. Später, das wurde dann ja auch im Parlament immer wieder diskutiert. Später hat das bayerische Innenministerium das dann so gerechtfertigt, dass er doch immerhin 10 Stunden Zeit gehabt hätte, um Widerspruch einzulegen. Also es hieß dann, von der Abholung bis zum Abschiebeflug am Abend hätte er diese 10 Stunden gehabt, was natürlich total zynisch ist. Also vor allem auch, wie es ihm in Haft hätte gelingen sollen, mal davon abgesehen, dass halt 10 Stunden nichts ist. Und außerdem stimmt nicht mal das mit diesen 10 Stunden, weil Asif den Bescheid wirklich ausgehändigt bekommen hat, nämlich erst am nächsten Tag auf der Wache, wo der Flieger schon gegangen wäre. Und den Bescheid braucht man, um Widerspruch einzulegen. Also, ja, völliger Humbug. Ja, seine Mitschülerinnen haben dann natürlich mitbekommen, was passiert, als dann die Cops erschienen sind, haben angefangen zu protestieren. Damals so ein Funfact am Rande. An diesem Tag war bei der Klasse ein Projekttag vorgesehen. Ich zeige euch das mal. Ja, das ist so ein Projekttag, der an bayerischen Berufsschulen ab und zu gemacht wird, zu Vielfalt und Toleranz und solidarischem Miteinander. Und das ist recht witzig, weil die das zum Glück sehr ernst genommen haben, die SchülerInnen. Genau. Der Protest hat dann die Abschiebung erstmal verzögert. Es sind viele Leute mobilisiert worden. Und die Leute, die sich der Abschiebung entgegengestellt haben, sind dann auch immer mehr geworden. Da gab es dann eben auch die Sitzblockade, von der es so die meisten Bilder gibt. Ich zeige euch die gleich mal am Anfang hier. Genau, das ist so die Bilder, die vielleicht mit dem Protest am meisten in Verbindung gebracht werden. Also als das Auto blockiert wurde, in dem Asif dann saß. Da waren dann schon mehrere hundert Leute vor Ort. Es waren auch MedienvertreterInnen da, die das gefilmt haben. Und insgesamt, so habe ich es zumindest wahrgenommen, war dann eine ziemlich, ja fast schon euphorische Stimmung, weil einfach so viele Leute da waren und weil man es geschafft hatte, das schon so vergleichsweise lange, über zwei Stunden mindestens, zu blockieren. Die Cops haben aber natürlich auch Verstärkung gerufen. Es kam dann dieser Einsatzzug, den man da auf dem Bild sieht, dazu. Und ja, relativ kurz nachdem die gekommen sind, ist die Situation dann auch eskaliert. Sie haben die Sitzblockade geräumt und haben Asif dann aus dem Auto, das blockiert war, zu einem anderen gezogen, das eben freistand, mit dem sie wegfahren konnten. Und in der Zeit ist dann auch so das meiste Krasse passiert, was so durch die Medien gegangen ist. Also ja, die Hunde, das Pfefferspray, die Schläge und auch die meisten Situationen, aus denen jetzt im Nachhinein den Leuten irgendwas wie Angriff oder Widerstand konstruiert wird. Genau, das Video zeigt es auch vor allem so diesen Zeitraum. Das ist einfach eine Zusammenstellung von verschiedenen Internetvideos, die das Antirepressionsbündnis in Nürnberg, das Widerstand bei A30-Bündnis, zusammengeschnitten hat. Genau, ich würde es jetzt mal zeigen. Ich würde aber davor so eine Triggerwarnung aussprechen wollen, weil ja, es halt vor allem die Polizeigewalt, die einfach an dem Tag war, ziemlich unverfälscht zeigt. Also, falls euch das stresst, dass ihr Bescheid wisst. Haben wir es zu einem umfangreichen Polizeieinsatz. Letztlich hat die Polizei mit mehreren hundert Personen zu tun. Dass der Einsatz aus dem Ruder lief, das zeigen die Bilder. Doch von wem genau die Gewalt ausging, das muss nun vor Gericht geklärt werden. Genau, da ein sehr, sehr schlauer Kommentar des Bayerischen Fernsehens noch dazu am Ende. Ja, das mal so als Eindruck. Also, ihr habt gesehen, sie haben es dann eben auch geschafft, Asif wegzubringen in das dritte Auto und sind dann auch mit ihm weggefahren. Also vor Ort war es so, dass es mehrere Verletzte gegeben hat, also viele Verletzte letztendlich. Es wurden Leute festgenommen, drei insgesamt, die dann auch gleich weggebracht wurden. Und unter denen war dann eben auch unser Gefährte Jan. Und bis auf einen sind aber alle wieder freigelassen worden nach ein paar Stunden an demselben Tag. Nur einer ist in Untersuchungshaft gekommen. Und zwar war das Sercem mit der Begründung, dass bei ihm Fluchtgefahr bestünde. Aber dazu sagen wir später noch ein bisschen was. Ja, Asif wurde zum Glück nicht abgeschoben, sondern dann freigelassen am nächsten Tag aus dem Abschiebergewahrsam. Die Bundesregierung hatte nämlich noch am 31. Mai selber einen vorübergehenden Abschiebestopp verhängt. Vorgeblich hat sie das getan wegen einem Anschlag in Kabul, der an demselben Tag am Morgen stattgefunden hatte und 150 Tote um den Dreh rum gefordert hatte. Und es hieß dann eben, man müsste die Sicherheitslage neu bewerten. Und ja, es ist nicht ganz unwahrscheinlich, dass vielleicht auch der Protest in Nürnberg da eine gewisse Rolle bei dieser Entscheidung vielleicht auch gespielt hat, weil er an dem Tag und auch über die Tage später einfach in fast allen Medien war und sich viele Leute dazu haben verhalten müssen. Genau, und an diesem Punkt würde ich auch ein bisschen was sagen zu der Öffentlichkeit, so im Nachgang vom 31. Mai. Also ihr habt es mitbekommen, wahrscheinlich, die Bilder sind ziemlich viral gegangen. Es gab viel Kritik an dem Polizeieinsatz, gerade auch in der bürgerlichen Presse. Wobei da schon auch oft so eine, ja, ich würde sagen, heuchlerische Empörung irgendwie in vielen Medien mitgeschwungen ist, wo es dann darum ging, dass es doch nicht sein muss, dass junge SchülerInnen diese Gewalt mitbekommen und warum denn eine Abschiebung vor ihren Augen stattfinden muss. Also so nach dem Motto, machen wir es doch lieber im stillen Kämmerlein. Aber es gab schon auch ja, bessere kritische Stimmen, die das dann so zum Anlass genommen haben, um Abschiebungen zumindest nach Afghanistan teilweise auch ganz in Frage zu stellen und auch vor allem um Polizeigewalt zu thematisieren und zu kritisieren. Insgesamt kann man also sagen, dass direkt danach eine sehr gute Öffentlichkeit vorhanden gewesen ist, bei der auch klar erkannt wurde, dass die Gewalt eben von der Polizei ausgegangen ist und die sich auch überwiegend positiv auf den Widerstand von den SchülerInnen und von den AktivistInnen bezogen hat. Ja, die Regierung selber hat sich am Tag selber nicht dazu geäußert. Am Abend des 31. Mai hat der damalige Innenminister Joachim Herrmann auf die Nachfrage von JournalistInnen hin noch gesagt, dass er doch nicht jeden kleinen Polizeieinsatz kommentieren müsste. Das hat er am Tag drauf dann aber natürlich doch gemacht und ja, natürlich hat er den Polizeieinsatz gerechtfertigt und Abschiebungen sowieso. Und es wurde dann so dargestellt, dass die Gewalt initial ausschließlich von den Linken ausgegangen sei, die sich der Blockade nur angeschlossen haben. Also, dass die SchülerInnen davor friedlich und kooperativ, so war da auch der Wortlaut, gewesen seien und die Autonomen für Eskalation gesorgt haben, indem sie ja, die SchülerInnen instrumentalisiert haben für ihre eigenen ominösen Zwecke. Und an dieser Verleumdungskampagne hält der Staat seither auch fest. Und ja, mittlerweile haben das leider auch die meisten Medien ziemlich unkritisch übernommen und tippen dann nur noch so die Polizeiberichte ab. Gerade auch leider die lokalen Medien, die am Anfang eigentlich noch sehr kritisch berichtet haben, obwohl jetzt die Nürnberger Nachrichten nicht gerade ein sehr liberales Blatt sind. Aber die hatten eben auch RedakteurInnen vor Ort, die sich, die das sehr konkret beschrieben haben, einfach diese Polizeigewalt. Aber wie gesagt, mittlerweile wird da kaum mehr darüber berichtet, auch über die Prozesse nicht mehr. Und ja, besteht kaum mehr Medieninteresse leider. So, zu dieser Verleumdungsstrategie haben die Leute in Nürnberg natürlich versucht, dagegen zu halten. Sich da so die Deutungshoheit über den Tag nicht einfach so aus der Hand reißen zu lassen. Und da hat sich dann dieses Antirepressionsbündnis gegründet, das Widerstand Mai 31-Bündnis. Solidarität ist kein Verbrechen. Und darin sind eben ja, MitschülerInnen von ASSIF, antirassistische SchülerInnen, linke Gruppen, FreundInnen, Verwandte der Beschuldigten, teilweise die Beschuldigten auch selber. Also ein ziemlich übergreifendes Bündnis. Inhaltliche Schwerpunkte sind ja natürlich so, dass man Abschiebungen skandalisiert, Polizeigewalt. Die Paragraphen 113, 114 vom Strafgesetzbuch sind auch ein wichtiges Thema, weil die bei der Verfolgung des Protestes sehr häufig, eigentlich fast immer, zum Einsatz kommen. Und Ziel ist es, so an die Empörung anzuknüpfen, gerade auch in der bürgerlichen Gesellschaft, die ja vorhanden war nach dem 31. Mai, aber dann wieder abgeflaut ist, so ein bisschen. Also vom Grundkonsens her ist es ein klar linkes Bündnis, das sich halt gegen alle Abschiebungen und gegen jede Polizeigewalt richtet. Hauptanliegen ist aber natürlich, Aufmerksamkeit zu lenken auf die Repression, die es gibt, und da eine Solidarisierung zu schaffen und die Angeklagten zu unterstützen. Genau. Das sind die zu Widerstand und Angriff auf tätlichem Angriff auf VollstreckungsbeamtInnen. Das sind die, genau, die auch vor anderthalb Jahren verschärft wurden. Also da haben wir später noch so einen Slot dazu. Ja. Genau. Damit wären wir jetzt bei den Anklagen. Sind, und auch die bisherigen Prozesse, die schon stattgefunden haben, sind sehr viele. Über 20 Anklagen bis jetzt hat, wobei es jetzt wahrscheinlich auch irgendwann mal abgeschlossen ist. Es hat sich fast ein Jahr hingezogen, bis wirklich alle Anklageschriften gekommen sind. Und über die Hälfte davon ist auch so gelaufen, entweder über Strafbefehle oder auch 7 Prozesse gab es bisher. Wobei bei einigen Prozessen auch in Berufung gegangen wird, bis jetzt hat 3. Und die kommen dann eben in die nächste Instanz oder sind schon in die nächste Instanz gekommen. Ich würde jetzt, weil das eben so ausufernd ist, nicht alle Prozesse beschreiben wollen im Detail, sondern da mal so ein paar ja, Details oder Tendenzen nennen wollen. Einmal ist es so, dass eben bei allen Prozessen dieser Widerstandsparagraphen, der gerade eben erwähnt wurde, reingenommen wurde. Also der war wirklich bisher in jedem Vorwurf mit drinnen, von den Prozessen, die verhandelt wurden. Oft war da auch der tätliche Angriff mit drin, also der 114er. Aber Widerstand war eigentlich immer das, wofür die Leute dann tatsächlich verurteilt wurden. Also es ist halt einfach so, dass für diesen neuen Paragraphen, in diesen neuen Paragraphen es jetzt mittlerweile kaum mehr Beweise braucht. Das hat man dann auch bei den Prozessen gesehen, dass es ja recht einfach ist, die Leute dann dafür zu verurteilen. Wobei das Strafmaß trotzdem sehr hoch sein kann halt. Gibt es ein Beispiel, wo zum Beispiel jemand auch wegen Widerstand zu 8 Monaten verurteilt wurde, auf 3 Jahre Bewährung ausgesetzt, weil er, da hieß es, er hätte mit durch das Schieben seines Fahrrades irgendwie die Abschiebung behindert. Und konkret wirft ihn die Staatsanwaltschaft da aus der Anklageschrift vor, dass in diesem Zusammenhang sein Fahrrad ruckartig und mit Kraft geschoben hat. Also das steht dann da drinnen. Und wie gesagt, daraus sollte im ersten Angriff konstruiert werden, aber später, es hat dann nicht so ganz geklappt und dann wurde es halt einfach Widerstand, weil es da viel einfacher ist, die Leute zu verurteilen. Ja, ansonsten ist noch ein erwähnenswertes Detail, dass die Polizei lange Zeit behauptet hat, dass es keine Verletzten gegeben hätte auf Seiten der DemonstrantInnen, wobei ja, ihr jetzt wahrscheinlich auch ein Video gesehen habt und die Bilder einfach auch viral gegangen sind von den Verletzten durch die Medien. Teilweise haben die Cops sogar bei den Leuten, die sie festgenommen haben, Verletzungen selber dokumentiert. Aber wie gesagt, offiziell gab es eben keine. Genau. Außerdem war es natürlich so, dass viele BerufsschülerInnen auch angezeigt wurden nach dem 31. Mai. Da liefen teilweise jetzt auch schon die Prozesse. Trotzdem hat die Regierung am Anfang behauptet, dass es keine Verfahren gegen SchülerInnen gäbe oder keine Verfahren eingeleitet werden würden, sondern nur gegen Linke. Also ja, dieser Logik folgend kann es anscheinend nicht zusammengehen. Aber diese Falschdarstellung soll halt wieder so die Spaltung zeichnen zwischen den friedlichen SchülerInnen auf der einen Seite und dann den linksradikalen AktivistInnen. Und ja, wie wenn das halt irgendwie 2 getrennte Lager wären oder dass da überhaupt diese Lage gegeben hätte. In dem Zusammenhang von Anzeigen gab es auch eine Anzeige gegen Asif, also die Person, die abgeschoben werden sollte. Und bei ihm ist die Kriminalisierung natürlich doppelt perfide, wenn sie ihm jetzt vorwerfen, dass er sich gegen seine eigene Abschiebung gewehrt hat oder gewehrt haben soll. Und ja, bei ihm ist der aktuelle Stand, dass sein Prozess in einem Monat stattfinden wird, am 19. Dezember. Er wird unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden, weil sie es, also es war so im Ermessensrahmen des Gerichts, sie konnten bei ihm noch Jugendstrafrecht anwenden, wenn sie wollten, haben sie gemacht, weil man eben ja die Öffentlichkeit ausschließen kann. Und ja, bei ihm kommt ziemlich viel zusammen. Also die Vorwürfe, die sie gegen ihn richten, beziehen sich nicht nur auf den 31. Mai, sondern vor allem auch in Bezug auf sein Asylverfahren. Da werden ihm so ausländerrechtliche Verstöße vorgeworfen, wie sie das ja gerne machen. Also, dass er Geburtsdokumente nicht rechtzeitig nachgewiesen hätte, was halt ziemlich schwierig ist, wenn man auf der Flucht ist, da ranzukommen. Und in dem Zusammenhang ist auch so, dass sein Asylverfahren immer noch offen ist. Also das wurde neu aufgerollt nach dem 31. Mai, auch so auf Druck der Öffentlichkeit. Aber es ist zu erwarten, dass das Asylverfahren erst nach dem Prozess auch ein Ende haben wird. Wobei sie, also das ist sehr offensichtlich, dass sie wahrscheinlich darauf hoffen oder eine Verurteilung auch einfach erwarten bei den ganzen Vorwürfen. Und dann ist einfach viel leichter, ist halt da eine Asylbewilligung zu verweigern. Und davon abgesehen, wie jetzt das Verfahren ausgeht, ist es halt auch einfach so, dass sich nichts daran geändert wird, dass nach Afghanistan abgeschoben wird. Und ja, dass die Bundesregierung da keine Bleibeperspektive oder was auch immer zuschreibt. Genau, aber da wird man sehen, was da dann rauskommt. Eine Sache fand ich noch interessant, und zwar gab es eine Fahndung auch in Nürnberg nach einer Schülerin, der vorgeworfen wurde, sie hätte eine Plastikflasche auf die Bullen geworfen. Das Perfide daran war, dass diese Person den Cops vorher schon bekannt war, also auch mit Namen und mit Adresse. Und zwar jetzt nicht irgendwie von einer anderen Abteilung, die da aneinander vorbeigearbeitet hätten, sondern tatsächlich auch von den Cops, die für die Fahndung mitverantwortlich waren. Der Hintergrund ist, dass diese Person eine Betroffene von häuslicher Gewalt ist und auch sehr schwerem Stalking, was es halt irgendwie doppelt krass macht, dass sie durch die Öffentlichkeit gezerrt wurde, durch diese Fahndung. Also es war eine Fahndung in der Zeitung auch, in der Online-Ausgabe. Und deswegen hatte sie auch schon Polizeikontakt halt. Trotzdem wurde dieser Fahndungsaufruf gestartet Und die Cops sind auch auf ihre Arbeit erschienen, die sie halt auch kannten, also wo sie nicht erst noch suchen mussten. Und ja, das soll, also einerseits natürlich, um sie unter Druck zu setzen, aber auch, um in der Öffentlichkeit wieder dieses Bild zu zeichnen von, wie kriminell dieser Protest gewesen sein muss. Also, ich weiß, man hat es ja mit G20 erlebt, das ist natürlich keinerlei Vergleich im Ausmaß, wie es passiert ist, aber da war die Strategie dahinter ähnlich. Also, krasse öffentliche Fahndung, um zu zeigen, wie kriminell die Menschen gewesen sind. Also um das so herbeizureden. Ja, in puncto Verfolgungswillen gab es jetzt halt bei dem letzten Prozess, der stattgefunden ist, auch gegen eine Schülerin, gab es eine ziemlich komische Situation vor Gericht. Da hat eine Bullenzeugin ausgesagt, die halt so als Hauptbelastungszeugin eigentlich auftreten sollte. Und bei der Befragung vor Gericht hat sie dann aber angegeben, dass sie eigentlich überhaupt keinen Schaden genommen hat, dass sie eigentlich auch nicht recht begreift, warum jetzt diese eine Schülerin angezeigt wurde und dass sie von sich aus keine Anzeige gestellt hätte, wenn nicht der Staatsschutz sie dazu gedrängt hätte. Und das hat sie vor Gericht halt auch offen zugegeben, auf Befragung hin. Und ja, das sagt halt schon viel. Diese ganzen Einschüchterungsversuche richten sich aber nicht nur gegen Menschen, die der Staat als linksradikal führt, sondern auch gegen diese Teile der bürgerlichen Öffentlichkeit, die sich halt solidarisch verhalten haben zum 31. Mai und sich da positiv darauf bezogen haben. Oder die sich gegen die Falschdarstellungen positioniert haben. Also da gibt es das Beispiel von den LehrerInnen an der B11, die eine öffentliche Diskussionsveranstaltung machen wollten an ihrer Schule zum 31. Mai, die dazu auch schon Presse eingeladen hatten. Und kurz bevor es stattfand, wurde die Veranstaltung dann aber wieder verboten, nämlich auf Weisung des dritten Oberbürgermeisters von Nürnberg. Und da gab es dann eine Verordnung des Nürnberger Schulamtes, dass sich LehrerInnen nicht öffentlich zu diesem Fall äußern dürfen. Dann gab es auch noch drei PfarrerInnen, die über ihre Sicht der Ereignisse ein Interview gegeben haben in der Zeitung, das ziemlich groß gekommen ist. Also ich weiß nicht, ihr habt es vielleicht im Video gesehen, da ist die Kirche direkt neben der Berufsschule und vor dieser Wiese ist halt der ganze Protest passiert und zufällig waren an dem Tag war irgendein Treffen in dieser Kirche und deswegen waren die halt da vor Ort. Genau, und bei ihren Äußerungen in der Zeitung ging es eben auch darum, dass sie es so erlebt haben, dass die Gewalt von der Polizei ausgegangen ist und das haben sie einfach so geschildert. Sie wurden daraufhin vom LKA zu einem Gespräch beordert, bei dem sie eingeschüchtert wurden und bequatscht wurden und es eigentlich gar nicht wirklich um eine Befragung ging, sondern nur um Einschüchterung eben. Also es wurden ihnen Bilder vorgelegt und einer nach dem anderen gesagt, das sind doch alles Linksradikale, die sie da sehen und ob sie die Aussage in Anbetracht dessen nicht lieber zurückziehen wollen. Haben sie zum Glück nicht gemacht, sie haben dann vor Gericht eben das auch sehr, sehr offen geschildert, was da wie sie eingeschüchtert werden sollten. Wobei man auch hinzufügen müsste, dass ihre Aussage halt doch sehr harmlos war, also halt so, wo immer mitgeschwungen ist, dass generell ein Protest gegen eine Abschiebung nicht gesetzliche Grenzen überschreiten darf und sowas oder auch keine Gewalt niemals Mittel zum Protest sein dürfte. Unabhängig davon, ob es die jetzt gegeben hat an dem Tag oder nicht. Genau, das war es jetzt halt erstmal zu den ganzen groben Verfahren, aber wir haben noch zwei Verfahren, zu denen wir wegen mehr sagen wollen. Genau, das ist einerseits von der Person, die ihr schon gehört hatte, die ja an dem Tag selber direkt dann in Urhaft gekommen ist, der Serbien, der musste dann auch 5 Monate lang, wie gesagt, aus vermuteten, dass er Fluchtgefahr bestehen würde, in Urhaft sitzen. Es kam dann nach 5 Monaten ziemlich schnell, hätte sein Prozess beginnen sollen, auch unter krassen Sicherheitsvorkehrungen, halt wie bei einem terroristischen Gefährder. Also haben da auch wieder, wo wir später nochmal kurz drauf zu sprechen kommen, dieses Gefährdergesetz schon angewandt. Vermutung ist bei ihm, dass es da so leicht durchgezogen haben, da es Überschneidung bei ihm auch gibt, dass er in der kurdischen Soli-Bewegung mit aktiv ist. Ja, es war ziemlich krass im Vorfeld von diesem Prozess, wurde schon medial ziemlich auch Druck aufgebaut, gehetzt, war das, was wir gerade hatten, diese Spaltung in friedliche Schülerinnen und die gefährlichen Linksradikalen, wo er natürlich auch so ein Stück weit ins Bild gepasst hat. Im Endeffekt kam es dann gar nicht zu einem öffentlichen Gerichtsverfahren, sondern es wurde noch vor dem Gericht sich geeinigt auf einen Deal. Es wurde gesagt, also entweder du entschuldigst dich jetzt, zeigst dich reumütig, dann setzen wir eine Strafe von 2 Jahren auf 4 Jahre Bewährung aus oder du gehst für mindestens 2 Jahre in den Knast. Also was natürlich einen enormen Druck auf diese Person ausgeübt hat und er dann diesen Deal auch angenommen hat im Endeffekt, weil das mit der U-Haft, also jeder kann sich vorstellen, wie es ist, direkt von der Straße für 5 Monate dann da zu sitzen. Und so kam es halt nicht zu einem Gerichtsgeschehen, wo nochmal der ganze Tag aufgearbeitet werden konnte, nicht die Frage diskutiert werden konnte, von wem ging die Gewalt aus, ist es legitim, sich gegen eine Abschiebung zu wehren, auch über gesetzliche Grenzen hinweg. Das ist aber in den anderen Prozessen, die danach gefolgt sind, ist es immer wieder ganz gut gelungen, das auf die Tagesordnung zu setzen. Also einerseits, dass die Anwälte entsprechende Anträge eingebracht haben oder dass die Angeklagten halt auch, wie nennt man es denn? Prozesserklärungen, ja, schönes Wort. Prozesserklärungen mit politischem Inhalt und warum, wieso sie sich gegen Abschiebung sind und an dem Tag gegen diese Abschiebung gewehrt haben vom ASIF. Ja, dann hätten wir halt jetzt, weswegen wir ja konkret hier sind, der Jan, unsere Genosse, nochmal im Vorfeld von weg, also der Jan sitzt gerade aktuell nicht im Knast. Das ist halt ein bisschen unglücklich gelaufen, diese Formulierung von Freiheit für Jan. Wir fordern immer noch Freiheit für Jan. Die Wahrscheinlichkeit, dass er in den Knast muss, ist immer noch verdammt hoch, da er schon noch offene Bewährung hat und auch es natürlich eine Forderung der Staatsanwaltschaft ist, ihn hinter Schloss und Riegel sozusagen zu bringen. Wie lief der Prozess ab bei ihm? Es war genauso wie beim Sercim. Es waren wieder verstärkte Sicherheitsauflagen. Also es musste jeder, der rein wollte, musste sein Perso abgeben. Der wurde fotokopiert. Es war verboten, irgendwelche Schreibgeräte oder Ähnliches mit reinzunehmen, um das zu irgendwo zu dokumentieren. Das ist zum Glück einigen Leuten gelungen. Ja, und es wäre auch verwahrlosten oder alkoholisierten Personen, also weil er ja aussieht wie ein Punker halt, ne, könnte ja auch so ein Klientel kommen, dass das dann auch nicht rein darf. Der Prozess selber an dem Tag lief dann so ab, dass 4 Zeuginnen geladen, also in dem Fall Zeugen, es waren alles männliche Polizeibeamte, geladen wurden, wovon 2 von der Streifeneinheit da waren, die ja am Anfang des Protestes erst da waren, bevor der Einsatzzug der Beweissicherungs- und Festnahmeeinheit aus Erlangen hinzukam und von denen 2 nochmal. Der Prozess hatte sich schon nochmal um ein Vierteljahr ungefähr verschoben. Der war jetzt Anfang August diesen Jahres, da der Richter nochmal nach Ermittlungen angeordnet hatte, da das erste Mal, als die Staatsanwaltschaft den Prozess beginnen lassen wollte, eigentlich nicht die Beweislage da war, überhaupt irgendein kriminelles Geschehen halt nachzuweisen. Irgendwann dann Anfang August scheint es halt gefunden zu haben, was man dann auch in den Gerichtsakten, also in den Anklageschrift sehr gut nachzeichnen kann, dass da mehr Absprachen stattgefunden haben, dass so ein bisschen die Aussagen von den Polizeibeamten auch aufeinander abgeglichen waren. Im Prozess selber konnten die Streifenbeamten gar nicht darstellen, wo dieser gewalttätige Widerstand, der tätliche Angriff halt, also der 114er in diesem Fall, zu sehen gewesen sein sollte, war auch ein bisschen schlecht abgesprochen. Die 2 Beamten vom Einsatzzug waren da schon ein bisschen trainierter scheinbar, haben dann darauf hingewiesen, dass es doch diese Stelle in dem Video geben würde. Es wurde ewig lange immer wieder dieses Video angeschaut, zufälligerweise, also es war nicht geschnitten oder so, aber diese Sequenz, die sie angeblich immer gesehen haben wollen, war nicht vorhanden. Das Einzige, was man auf diesem Video sehen konnte, war halt irgendwie, er von einem anderen Polizisten den Ellenbogen ins Gesicht gerammt bekommt und die Reaktion des Richters war dann da halt so ziemlich, ja, dreist drauf und hat er halt gesagt, naja, da verpassen sie ihm halt einen Ellenbogencheck. Also wird komplett mit zweierlei Maß, was diese Gewalt angeht, gehandelt. Das Ding ist, dass am Ende des Prozesses sah es dann so aus, dass es nur zu einer Verurteilung zu einer Geldstrafe kommen sollte und auf eine weitere Bewährungsstrafe. Die Staatsanwaltschaft war aber, also wegen dem 113er, nur wegen Widerstand, also in Anführungszeichen, nur wegen Widerstand. Die Staatsanwaltschaft hat dann aber ziemlich schnell Berufung auch eingelegt. Sie will halt unbedingt, dass es mindestens 6 Monate Freiheitsstrafe gibt. Für den Berufungsprozess gibt es noch keinen Termin, aber ja, es wird wohl auch ziemlich bald da dann einen Termin geben. Deswegen wäre es ganz cool, da auch immer noch so ein bisschen aufmerksam zu bleiben. Und auch so grundsätzlich nochmal, um auf dieses Freiheit zurückzukommen, der Jan hat halt, wie gesagt, noch eine Bewährungsstrafe offen, die sie eben auch im Zuge einer nachfolgenden Straftat halt widerrufen könnten. Also auch, dass er deswegen in den Knast gehen könnte. Ja, wie ihr gesehen habt, wir haben ja dieses schöne Bild da ausgepackt. Die Bild-Zeitung hat da mal wieder sich bei dem Prozess, also es gab mal wieder eine größere Öffentlichkeit medial, blicken lassen. Ja, linker Chaot passt natürlich super rein, greift Polizist bei Abschiebung an, ist ja gelogen quasi, weil ja auch im Gerichtsgeschehen festgestellt wurde, dass er das nicht getan hatte. Gibt es jetzt auch nochmal so eine Beschwerde beim Presserat darüber, aber wie erfolgreich sowas ist, naja. Genau. Mhm. Genau. Jetzt sind wir eigentlich fast am Ende von dem 31. Mai geschehen. Wir würden aber davor nochmal irgendwie versuchen wollen, eine Einschätzung zu geben, also warum der Staat diesen Protest jetzt so angestrengt versucht, in Verruf zu bringen. Und das hängt eben unserer Meinung nach nicht nur mit so einer Machtdemonstration zusammen oder mit einer nachträglichen Abstrafung dafür, dass sich Menschen kollektiv zur Wehr setzen, was ein Staat natürlich immer wieder gerne macht, also da seine Macht zu demonstrieren. Sondern es geht auch darum, dass der Bundansatz, für den es halt sehr viel Kritik auch gab, nachträglich jetzt hat, also rückwirkend legitimiert werden soll. Und aus staatlicher Sicht darf natürlich so ein solidarisches Handeln, wie zum Beispiel am 31. Mai geschehen ist, auch nicht eine Vorbildfunktion bekommen oder dann auch häufiger geschehen. Wobei das aus unserer Sicht auch wichtig ist zu betonen, dass der 31. Mai halt überhaupt nicht alleine steht. Also dass er sich vielmehr einreiht in ganz viele andere antirassistische Kämpfe, die einfach laufend stattfinden. Weil es wird ja oft so getan, wie wenn das jetzt ein absolut außergewöhnliches, einmaliges Ereignis gewesen sei, was halt einfach nicht stimmt, weil es nicht irgendwie die Gewalt war, die so außergewöhnlich ist, wie wenn sie nie passieren würde gegen Menschen, die sich wehren. Und auch nicht die Tatsache, dass sich da Menschen überhaupt solidarisiert haben. Also beides passiert immer wieder. Außergewöhnlich war eigentlich nur das Publikum da, und die Aufmerksamkeit, die es an dem Tag jetzt ausnahmsweise mal bekommen hat. Weil wie gesagt, es finden halt ständig Abschiebungen statt, aber es gibt auch immer wieder Versuche, das zu verhindern. Und teilweise haben die auch Erfolg. Also ich weiß nicht, da jetzt neulich in Würzburg Ende Oktober gab es eine erfolgreiche Abschiebeblockade. Aber da gibt's etliche Beispiele. Nur da gibt es halt normalerweise einfach keine bis kaum Öffentlichkeit dazu. Obwohl die Strahlkraft halt vorhanden wäre von solchen Erfolgen, aber die bleibt dann eben begrenzt, weil darüber keine Berichte oder so stattfinden oder kaum. Und das ist es dann umgekehrt halt auch, was ich glaube, das den 31. Mai so gepusht hat. Also, dass der Protest hier ausnahmsweise mal ein Echo gefunden hat und ausnahmsweise mal nicht so leicht ignoriert werden konnte. Während auf der anderen Seite, wenn halt der Widerstand von jemandem kommt, der ja am Rande dieser Gesellschaft eher steht, zum Beispiel von Geflüchteten selbst, dann wird er entweder ignoriert, so von der Mehrheitsgesellschaft, wie in den meisten Fällen, oder es konzentriert sich dann halt der ganze Rassismus darauf. Also ich glaube, da ist so Elwang von ein paar Monaten ein gutes Beispiel dafür. Aber es häuft sich. Auch in Bayern gab es jetzt in den vergangenen Monaten, in Stephans Posching zum Beispiel oder in Donauwörth von einem halben Jahr, ist Ähnliches passiert. Und also es haben sich Geflüchtete miteinander solidarisiert, mit jemandem, der abgeholt werden sollte zu einer Abschiebung. Und dann kommt sofort USK oder beziehungsweise BFE, wenn es nicht in Bayern ist. Also entspricht sich ja. Teilweise sogar das SEK. Riegeln alles ab, nehmen die Leute fest, die kommen teilweise sofort in die JVA und üben eben exzessiv Gewalt an den Leuten aus. Also teilweise einfach noch mal viel krasser als jetzt am 31. Mai. Aber zu diesen Geschehnissen gibt es halt so gut wie keine Solidarisierung. Zumindest nicht über unsere Kreise hinaus und auch keine positive Erwähnung oder so in der bürgerlichen Presse. Da nur irgendwelche ekligen, rassistischen Kommentare halt. Und das zeigt halt so exemplarisch diesen zweierlei Umgang auf, wie er mit antirassistischem Protest gefahren wird. Also wenn jetzt irgendwie SchülerInnen sich solidarisieren und ja mal sozial engagieren, wie das dann so schön im bürgerlichen Jargon gesagt wird, dann ist es halt viel schwieriger für die Leute, das so offen zu verurteilen. Während wenn sich die Betroffenen selbst organisieren und nicht irgendwie darauf warten, dass irgendein Asylgericht gnädig ist, dann schlägt ihnen halt die ganze Härte vom Staat entgegen und auch von dem rassistischen Großteil der Bevölkerung. Und das halt, obwohl diese Solidarität miteinander ja mindestens genauso bemerkenswert ist, beziehungsweise ich finde es sogar noch bemerkenswerter, weil halt die Leute einfach nicht so die Sicherheit eines deutschen Passes haben, wie die Schülerinnen am 31. Mai halt größtenteils hatten. Was ich jetzt damit zeigen will, ist, dass ich glaube, dass es eine große Rolle einfach gespielt hat, dass am 31. Mai auch ja, deutsche SchülerInnen in Anführungszeichen das mitbekommen haben, die Auswirkungen auch, teilweise auch selbst Polizeigewalt erfahren haben, weil es einfach diesmal total unmittelbar in der Gesellschaft stattgefunden hat und man deswegen ja nicht so leicht wegschauen konnte. Okay, ja, damit jetzt erstmal genug zum 31. Mai. Wir wollen zum Rassismus noch ein bisschen was sagen, also auch so zu dem, der sich in Gesetzesform bemerkbar macht. Genau, und da hätten wir das Integrationsgesetz, das es in Bayern gibt. Genau, im Zuge, nachdem ja diese erste positive Welle von Solidarität mit den Menschen, die 2015 hierher kam, ja natürlich dann, das wissen wir ja alle, brauchen wir jetzt nicht weiter ausführen, diese ganze Geschichte rückwärts wieder gab, hin zu einem rechteren und autoritären Staat, war so das Erste, was sich in Bayern in Gesetzesform verschärft hatte oder überhaupt das erste Mal in Gesetzesform gegossen wurde, das Bayerische Integrationsgesetz. Das wurde Ende 2016 im Dezember verabschiedet. Das Bayerische Integrationsgesetz versucht das, was bisher nie so irgendwie da war, eine vermeintliche bayerische Leitkultur in Gesetzesform zu gießen. Bleibt dabei aber auch immer so ein ganzes Stück weit schwammig, so richtig definieren können Sie es dann auch nicht. In dieser Definition, dieser vermeintlichen, dreht sich so ein bisschen viel um deutsche Sprache, Kultur, um die Traditionen und Werte des christlichen Abendlandes, mit jüdischer Prägung dann im Nebensatz noch, und auch so das Grundsätzliche halt, wie du dich zu verhalten hast als guter Bürger, also Unterordnung unter die Freiheit, demokratische Grundordnung, die FDGO, und so einen gewissen auch Arbeitsethos und Arbeitswahn. Also wörtlich steht dann so was Tolles drin, wie Bayern ist geformt und gewachsen von gewachsenem Brauchtum, Sitten und Traditionen, was auch immer diese Sitten und Traditionen sein sollen, die werden da nicht genauer beschrieben. Trotzdem ist das Ganze auch rechtlich verpflichtend für diese Leute. Für wen ist das Ganze so rechtlich verpflichtend? Das ist, betrifft also sämtliche Menschen, die unter diesem Begriff Migrantinnen und Migranten halt fahren, Leute, die einen nur begrenzten Aufenthaltsstatus in der BRD haben, Ausländerinnen allgemein in dieser Wortwahl, Aussiedlerinnen nach 1945, die in die BRD gekommen sind, also so 1955, also so die ganzen Spätaussiedler, Aussiedler, die noch kamen. Wenn du Ehegattin oder Ehegatte eines Deutschen bist, fällst du damit runter, also sprich selber nicht die deutsche Staatsangehörigkeit von Grund auf hast. Oder wenn zumindest ein Eltern- oder Großelternteil selbst Migrantin mal war. Also da hast du diese, sie nennt es selber, also Viertelsteinwanderer könntest du sagen, also hast schon, ja, man könnte jetzt ein bisschen, vielleicht ist es übertrieben, aber es geht so in diese Tendenz der Richtung, dass so, ja, so ein bisschen nach Abstammung geschaut wird, also so ein bisschen so eine Blutlinie da gezeichnet werden muss, was dann im Kontext so mit der deutschen Geschichte natürlich sehr ekelig ist. Was konkret bedeutet das jetzt, dieses Integrationsgesetz für die Betroffenen? Erstmal steht da ganz viel, dass sie sich halt da unterzuordnen haben und diese Leitkultur anzunehmen und zu erlernen haben. Ganz viel zu Sprache und Bildung ist da drin. Also das heißt, dass die Leute Sprachkurse bekommen. Wenn sie diese Sprachkurse aber nicht so erfolgreich, wie es von ihnen gewünscht wird, abschließen, kann es sein, dass sie noch einen Sprachkurs aufgebrummt bekommen, den sie dann aber selber bezahlen müssen. Wenn sie zu immer noch nach einer gewissen, also wenn sie nicht in der Lage sind, zu Behörden zu gehen und sich so zu artikulieren, dass es möglich ist, und einen Dolmetscher mitnehmen müssen, das sind ja auch schwieriger, also es fällt uns ja schon schwer, mit den Behörden zu kommunizieren. Dann ist es natürlich klar, wenn Deutsch deine Fremdsprache ist, es noch mehr schwerfällt, dann musst du aber diesen Dolmetscher selber bezahlen, wenn du den benötigst, auf Grundlage dieses Gesetzes. Ja, sie können. Einerseits fördern sie da ganz viel und wollen den Kindern und Jugendlichen halt Sprache beibringen. Das gilt aber nicht für die Leute, die in den Ankerzentren sind und keine Bleibeperspektive oder vermeintlich keine Bleibeperspektive haben. Denen wird halt komplett, die werden komplett vom schulischen Unterricht ausgeschlossen. Also sie bekommen keinen schulischen Unterricht in diesen Ankerzentren, zu denen ich gleich nochmal auch ein bisschen ausführlicher was sagen werde. Sie können dir vorschreiben, wo du wohnen kannst, als wenn du da drunter fällst. Also sie sagen dann, naja, in diesem Stadtteil, da leben jetzt schon zu viele aus deinem Kulturkreis von deiner Nationalität, du ziehst mal lieber dahin, also greifen da ein ganzes Stück weit ein. Die bayerischen Medien sollen halt auch diese Leitkultur fördern und verbreiten über ihr Programm. Wie weit das gelingt, keine Ahnung. Wer als jemand, der unter diese Gruppe fällt und die FDGO kritisiert, kann Werteunterricht bekommen oder Geldstrafen. Wer das Ganze dann auch noch öffentlich tut oder in schriftlicher Form als jemand, die FDGO, also sprich halt, wie es hier läuft, halt quasi missachtet oder kritisiert, der kann zu einer Geldstrafe bis zu 50.000 Euro verdonnert werden. Also so Kritik ist nicht gerne gesehen scheinbar, sondern einfach ordne dich unter und geh arbeiten ist so irgendwo das, wo es hingeht. Auch ist bei dieser Bevölkerungsgruppe es möglich, dass Wohnungsdurchsuchungen ohne richterlichen Beschluss auf Grundlage des Gefährdergesetzes, wo ich jetzt gleich im Anschluss nochmal was sage, halt durchgeführt werden können. Mit diesem ominösen Begriff, der in Bayern jetzt ja groß Einzug gehalten hat, in das PAG dann auch, also das Polizeiaufgabengesetz der drohenden Gefahr. Ja, also es wird bei dieser Bevölkerungsgruppe komplett auf Grundrechte geschissen einfach. Also Freiheit der Person, Versammlungsfreiheit, Privatsphäre werden da zum großen Teil auch teilweise außer Kraft gesetzt. Ja, das Gefährdergesetz, wir machen erstmal noch die Ankerzentren. Ich glaube, die passen hier ein bisschen besser. Also wie gesagt, das, was ja so der feuchte Traum eines Herrn Seehofers war, was er ja auch immer groß in den Medien breit getan hat, ist halt, dass er möchte, dass Bayern das Vorbild ist in Sachen Integrationspolitik, Abschiebepolitik, Polizeiaufgabengesetz, etc. Und ein Herzensanliegen sind ihm ja die sogenannten Ankerzentren. Diese Ankerzentren stehen laut vom Papier her halt dafür für Ankunft, kommunale Verteilung, Entscheidung und Rückführung. Also Ziel ist es, sämtliche Menschen, die einen Asylantrag in Deutschland stellen, an einen Ort halt quasi oder an mehrere Orte, in Bayern sind 7 Stück, zu konzentrieren und von der Ankunft bis zur Bleibeperspektive oder zur Abschiebung halt an diesem Ort konzentriert, Sie sagen es selber, so eklig wie dieses Wort in diesem Zusammenhang ist, halt auch dort zu verwahren. Wir haben zurzeit in Bayern 7 Stück von diesen Ankerzentren, die sind seit 1. August 2018 offiziell in Betrieb. Die stehen momentan in Bamberg, Deggendorf, Donauwörth, Manching, Regensburg, Schweindorf, Zürndorf. Völlig egal, was das jetzt sagt, es sind knapp 7.000 bis 10.000 Menschen. Es ist schwer zu recherchieren, da die Zahlen ziemlich stark schwanken. Sind immer so um mindestens 500 bis 2.000 Leute. Meistens sind es alte Kasernengelände, die dann halt dort ja wirklich eingesperrt, kann man sagen. Also sie dürfen das Gelände nicht ohne irgendwelche Auflagen auch verlassen, also müssen sich dort aufhalten. Sie können in diesen Zentren ist es so, dass sie immer versuchen, die Leute auch so ein bisschen so zu verteilen, dass es nach dem vermeintlichen Kulturkreis irgendwie ist, was dann auch teilweise manchmal zu Konflikten untereinander führt, wenn das die Menschen so konzentriert auf einem Ort sind. Aber auch teilweise zu Solidarität. In Deggendorf war es so, dass Asylbewerber aus Sierra Leone und Aserbaidschan, die keine guten Bleibenperspektive haben, in den Hungerstreik getreten sind und sich über die Zustände dort beklagt haben, also die zu engen Zimmer, die mangelnde Hygiene. Und auch grundsätzlich ist es so, dass man im Ankerzentrum kann keiner seine Tür abschließen. Man muss jederzeit damit rechnen, was ein enormer psychischer Terror und Druck ist, meiner Meinung nach, dass halt die Polizei kommt, dich mitnimmt und abschiebt. Also man weiß es ja nicht, also man kriegt ja vorher nicht Bescheid gesagt. Ja, das Ganze soll halt diese Verfahren beschleunigen. Das Einzige, was halt, man bleibt halt so lange dort, bis man abgeschoben wird oder halt den Status bekommt, sich irgendwo eine Wohnung zu nehmen. Genau. Wir könnten auch jetzt eine Pause einbauen, wenn ihr wollt. Außer ihr seid noch vollkommen aufnahmefähig, dann ziehen wir das einfach durch. Also wir sind ungefähr erst bei der Hälfte. Ja, genau. Aber ihr könnt auch zwischendurch sagen, wenn ihr dann eine Pause möchtet, so. Genau, jetzt nochmal, um so eine Hinleitung zum neuen Polizeiaufgabengesetz zu finden, ist halt das Gefährdergesetz gewesen, das sich erstmal vordringlich auf Personengruppen halt so aus dem migrantischen Bereich bezogen hatte und da eigentlich dafür vermeintlich geschrieben wurde. Also sprich, das ist ein Gesetzesentwurf, der jemand als Gefährder oder Gefährderin halt deklarieren kann und bei dem dann halt viele Grundrechte außer Kraft gesetzt werden und das Ganze halt, was ganz wichtig ist, das zu verstehen, halt präventiv wirkt. Also es wirkt, bevor überhaupt eine Straftat irgendwie begangen wurde, wirst du schon für etwas vorsichtshalber bestraft quasi. Man kann mit diesem Vorwand, wenn man diesen Gefährderstatus erhält oder eine drohende Gefahr für vermeintliche Rechtsgüter des bayerischen Staates ist, in Präventionshaft genommen werden für 3 Monate, die dann danach erst von dem Richter überprüft werden muss und unendlich verlängert werden kann. Also wenn Sie der Meinung sind, dass diese drohende Gefahr immer noch von dir ausgeht, kannst du auch ohne Verfahren, also bisher ist es zum Glück noch nie so weit gekommen, eigentlich quasi unendlich in Haft bleiben. Oder halt eine Fußfessel tragen, die da drinnen mit beschrieben wird als eine Maßnahme, um zu überwachen, eine Wohnortvergabe, Kontaktverbote, Kontopfändung, etc. Es war erstmal immer so geschrieben, dass es sich halt nur auf terroristische Gefährder halt beziehen sollte. Im Endeffekt haben wir es jetzt im Polizeiaufgabengesetz seit Mai drinnen mitstehen und betrifft damit alle Bevölkerungsgruppen. Ja, das Polizei, was kurze Frage dazu. Ja. Kann es wirklich beliebig verlängert werden, ohne richterlichen Beschluss dazu? Nein, also es schaut ein Richter halt alle 3 Monate danach. Quasi ein richterlicher Beschluss, aber du hast kein öffentliches Gerichtsverfahren oder ähnliches. Du hast nur einen Richter, der sagt, okay, das, was die Polizei da sagt, ja, das, sie sind eine drohende Gefahr, sie bleiben noch mal 3 Monate länger. Das ist halt die Krux. Ja, du kannst, wie es läuft mit einem Anwalt, ist halt schwierig abzusehen. Bisher hatten wir halt nicht einen Fall. Also ich hoffe doch, dass man wenigstens noch einen Anwalt kriegt. Dass da die Grundrechte nicht so weit außer Kraft gesetzt werden. Aber die ersten 3 Monate, da passiert, also da kann der Richter tut erst nach 3 Monaten gucken, ob das halt falsch war. Und dann hat er halt 3 Monate mal gesessen. Also am Anfang schaut er schon auch mal drauf. Aber es gibt keine offiziellen Termine, dass du jetzt sagen, sie müssen erst nach 3 Monaten einen Richter hinzuziehen, um das nochmal zu verlängern, ansonsten müssen sie dich rauslassen. Und dann hast du trotzdem dann 3 Monate zugesessen, gar nichts für gar nichts, wenn der dann sagt, das war eigentlich... Also du sitzt eh für gar nichts, also es ist ja noch gar nichts passiert, das ist ja das Perfide, dass sie halt präventiv schon eingreifen, das was eigentlich ja... immer sonst irgendwo im Grundgesetz oder sonst irgendwo verankert ist, dass erst konkret dir etwas vorgeworfen werden kann, dass eine Straftatbegehung unmittelbar bevorsteht oder du schon Pläne oder irgendwas gemacht hast. Das muss nicht mehr der Fall sein. Wenn sie dich als Gefährder brandmarken und meinen, du könntest eventuell irgendwann in Zukunft das tun, können sie dich auch deswegen schon dir diese Maßnahmen, ob nun Fußfessel, Kontaktverbot oder im schlimmsten Fall halt diese Gefährderhaft aufdrücken. Das ist halt so das richtig Perfide daran. Genau, wir haben diesen Fall, weil Sie ja immer gesagt hatten, es bezieht sich nur auf Leute so aus diesem vermeintlichen terroristischen Spektrum, hatten wir im Vorlauf vom G20 in Bayern einen Fall, dass in Rosenheim eine Gruppe der interventionistischen Linken ein Blockadetraining und ein Polizeiketten durchfließen, wie es halt immer bei ihnen Standard ist, angesetzt hatten, da auch relativ öffentlich zu eingeladen hatten, das in einem Jugendkulturzentrum gemacht hatten in Rosenheim, eine besorgte Anwohnerin dann gesehen hatte, wie halt als Polizisten mimende Menschen mit Zeitungen bewaffnet, um so Schlagstöcke zu simulieren, halt von anderen Menschen halt versucht wurden zu durchflossen. Diese aufmerksame Bürgerin hat dann halt einen riesigen Polizeieinsatz ausgelöst, also mit Polizeihubschrauber, Hundertschaft, alles war da, hat alle Leute festgenommen, in Gewahrsam genommen. Diese Leute haben im Zuge dessen dieser Geschichte haben sie halt eine Meldeauflage bekommen, dass sie halt Rosenheim zu dem Zeitpunkt, wo der G20 war, da nicht verlassen durften. Ich glaube, es waren so 40, 50 Leute, die das betroffen hat. Und im Nachhinein hat sich dann als eine Person, die auch davon betroffen war, ich glaube es war ein Viertel oder ein halbes Jahr später, wollte die eine Stelle, irgendwas mit sozialer Arbeit, wo es Kinder und Jugendliche betreuen anging, und der wurde diese Stelle verweigert, weil die Polizei in diesem Zuge halt rauskam, dass sie eine Gefährderin ist. Also alle Leute, die bei diesem Blockadetraining abgegriffen wurden, haben immer noch damit zu kämpfen, dass sie als Gefährder geführt werden. Also es bezieht sich nicht nur, wie man denkt, auf irgendwelche Leute, die irgendwas ganz Schlimmes vorhaben. Du kannst auch schon darunter fallen, wenn du halt vorhast, eine Polizeikette zu durchfließen. Also das ist ja auch das, was immer vorgeworfen wird, dass diese drohende Gefahr ziemlich schwammig ist, weswegen jetzt auch Verfassungsklagen und so laufen. Aber bisher kommen sie eigentlich ganz gut damit durch. Und das war vor dem PRG vor allem? Das war noch bevor das PRG eigentlich, also nur auf Grundlage dieses Gefährdergesetzes. Ja. Das PRG. Das PRG ist das neue geschriebene Polizeiaufgabengesetz für Bayern, ist seit dem 18.05. dieses Jahres de facto in Kraft in Bayern. Wie gesagt, es geht da ganz zentral drum um diesen Begriff der drohenden Gefahr, aber auch noch wird ganz viel mehr neu geregelt, um halt irgendwie so die Polizei so ins 21. Jahrhundert, was weiß ich, zu überführen und diese ganzen technischen Möglichkeiten, die heute bestehen, damit auch auszurüsten. Also wie gesagt, wir haben diesen Gewahrsam, was dann wirklich nicht nur mehr diese terroristischen Gefährder, sondern von jedem, von dem eine drohende Gefahr ausgeht für 3 Monate, bis die Überprüfung durchsetzt. Das hat man jetzt ja schon ein bisschen ausgedehnt. Dann haben wir, dass der Einsatz von halt Drohnen geregelt ist, wie und wo die eingesetzt werden dürfen. Dann haben wir das Mitführen von Explosivstoffen, also in diesem Fall sind das halt Handgranaten, die von der Polizei mitgeführt werden dürfen. Also wir haben ja eh schon, was immer ziemlich erschreckend ist, also jeder Polizeistreifenwagen in Bayern hat hinten im Kofferraum 2 MPs liegen, die sie nach dem oder im Zuge von München, als dieser Amokläufer war, mit eingeführt haben, weil sie ja Angst haben müssen, dass Personen mit noch größerer Feuerkraft halt rumrennen als sie. Also müssen wir mal gleich richtig aufrüsten. Und diese Handgranaten bekommen sie jetzt offiziell um so Situationen wie in Paris, wo sich die Attentäter in die Cafés verschanzt hatten, halt, dass sie Handgranaten reinwerfen können, um die da rauszudrängen. Das ist die offizielle Begründung, warum jetzt normale Polizeibeamten außerhalb des SEKs auch Handgranaten mit sich führen dürften. Haben Sie de facto noch, also zumindest ich persönlich habe es noch nicht gesehen oder von irgendeiner Stelle gehört, dass Sie es haben. Bisher hat sie nur das SEK, aber rein technisch gesehen ist es über dieses Gesetz geregelt, dass auch ein Streifenbeamter die benutzen darf. Ja, dann haben wir natürlich ganz krasse Eingriffe ins Telekommunikationsüberwachung. Das ist halt so weit neu geregelt, dass Sie halt da mit der Zeit gehen und sagen, okay, wir können nicht mehr nur noch den physischen Speicher beschlagnahmen und überwachen, sondern wir sagen auch, wir können in die Cloud gehen, da ja immer mehr Daten in der Cloud gespeichert werden. Wobei da wieder die totale Krux ist und wo es total lächerlich wird, dass sie auch schreiben, sie können auch Inhalte, um eine Straftat abzuwehren, da drinnen verändern. Also wenn du später mal einen Prozess hast, ist es total dubios dann, ja, was hast du denn wirklich selber geschrieben? Wurde da nicht irgendwas von irgendeinem übereifrigen Polizeibeamten geschrieben, um dich in diese Richtung zu drängen oder vor Gericht es so aussehen zu lassen. Das dürfen sie auch in diesem Falle. Sie können halt verdeckte Ermittler einsetzen. Also man hat diese Aufhebung langsam von Geheimdienst und Polizeiaufgaben, das was ja immer war, fließt jetzt halt vollkommen zusammen, dass die Polizei selber V-Männer einsetzen darf, wenn sie das für nötig erachtet. Oder wie nennen sie es noch, Kontaktpersonen, also so Vertrauenspersonen, ja. Sie können dein Konto pfänden, sie können dir den Wohnort vorgeben, wo du hin sollst, falls du unter diesem Begriff der drohenden Gefahr, das immer natürlich vorausgesetzt, fällst. Sie können DNA-Überprüfungen von Spurenlegern insoweit machen. Bisher war es ja nicht erlaubt in Deutschland, wenn man eine DNA-Spur irgendwo gefunden hat, zu schauen, mehr als jetzt, ich habe diese DNA-Spur, ich brauche ein Gegenstück, um zu beweisen, ja, das ist jetzt der und der Täter oder die Täterin. Mittlerweile dürfen sie auch einzelne Merkmale auslesen. Das heißt also, sie können gucken, hat diese Person schwarze Haare, ist auf der DNA möglich. Du kannst gucken, hat diese Person eine helle oder eine dunkle Haut. Also sie können somit ihr Profil zur Fahndung eingrenzen, was sie dann noch ausgenommen haben, weil es und innerhalb dieser Proteste, die dagegen gelaufen sind, dass halt keine Erbkrankheiten mit ausgelesen werden dürfen oder gespeichert werden dürfen. Was ja völlig lächerlich ist, weil sie ja eh schon so genau schauen und quasi über dieses DNA so ein bisschen auch dieses Racial Profiling da ja noch ein bisschen verstärken. Der ganze Einsatz von dem, was ja in vielen Bundesländern aufkommt, die Bodycams, ist dort geregelt, dass sie auch in Wohnungen benutzt werden dürfen. Also in deiner Privatwohnung dürfen sie auch mit dem Ding rumlaufen. Ja, es ist halt, sie dürfen auch friedliche Demonstrationen, jetzt endlich haben sie es immer für sich schriftlich, komplett filmen, fotografieren, so viel wie sie wollen, selbst wenn die komplett friedlich sind, Versammlungen und Demonstrationen, können gleichzeitig an öffentlichen Plätzen, also auch oder in so einem Geschehen, Verhaltenssoftware über die Kameras laufen lassen. Also sprich, dass sie zum Beispiel, was Sie als Beispiel nennen, verhält sich diese Person auffällig. Das wird gleichzeitig im Hintergrund mit der Datenbank abgeglichen, ob der irgendwo polizeilich bekannt ist, was ja früher nicht verknüpft werden durfte, diese Datenbanken, oder was sie sonst über Personen gespeichert haben. Ist dieser Gegenstand auffällig? Verhält sich diese Person? Wir kommen da immer mehr hin zu einer totalen Überwachung. Es gab im Vorfeld und auch jetzt immer noch massiven Protest. Für Bayern kann man wirklich vom massiven Protest dagegen natürlich sprechen. Also am 10.05. dieses Jahres, kurz vor Verabschiedung, waren nochmal 30.000 Menschen in München auf der Straße, um dagegen zu protestieren. Es hat natürlich kaum Einlenkung gegeben, nur kleine Passagen sind da geändert worden. Und jetzt auch nochmal am 3.10. waren nochmal 40.000 Menschen, um weiterhin dagegen zu protestieren auf der Straße. Es laufen gerade von verschiedenen Parteien und NGOs Verfassungsklage dagegen. Wie erfolgreich sie damit sind, müssen wir mal gucken dann in der Zukunft. Das Ganze findet auch schon Anwendung, traurigerweise ja. Wir hatten jetzt in Salzburg, gab es ja die Proteste gegen die S20, diese Europa-Innenminister-Konferenz. Im Zuge dessen wurde ein Zug aus München, eine Regionalbahn in Freien-Lassing, gestoppt. Sämtliche Menschen aus diesem Zug wurden kontrolliert und im Zuge dessen sind, glaube ich, 40, 50 in der GESA gelandet und 15 von denen wurden auch dann noch für 10, 12 Stunden festgehalten, halt unter Begründung dieses Ganzen, dieses neuen, der drohenden Gefahr und dieses Polizeiaufgabengesetz. Also sprich, diese Personen können sich sicher sein, dass sie jetzt auch als drohende Gefahr geführt werden, wie wir es schon in diesem Fall in Rosenheim hatten. Also denen ist auch nichts vorgeworfen zu werfen, außer dass sie im Zug gesessen haben und nach Salzburg fahren wollten. Das war das Einzigste. Aus Augsburg gibt es einen Fall, wo es nicht ganz sicher ist, wo auch eine Person aus diesem grundvorsorglichen Haft wahrscheinlich genommen werden wurde. Da ging es aber nicht um den S20, sondern um den AfD-Bundesparteitag. Ja. Okay. Ja, wollt ihr noch was hören zu den, zu den Gesetzen? Wir hätten nämlich noch einen letzten Punkt. Und zwar sind es diese, ich rede jetzt einfach mal weiter, die 113, 114, die ich halt am Anfang erwähnt habe. Also sie werden von manchen JuristInnen auch als Schubserparagraphen bezeichnet, was ich recht passend finde. Genau. Wie schon erwähnt, es ist bei so gut wie allen Prozessen vom 31. Mai jetzt drinnen in den Anklagen. Und ärgerlich ist das vor allem deswegen, weil diese Verschärfung genau einen Tag vor dem 31. Mai in Kraft getreten ist, aber jetzt halt überall dann dort schon Anwendung findet. Konkret betrifft es eben die Neuregelung des 113ers, den gab es davor schon, behandelt jetzt nur noch den Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und der Einführung eines neuen Paragraphen, den 114er, bezüglich tätlichem Angriff auf Vollstreckungsbeamte. Das war, ist jetzt ein eigenständiger Paragraph. Davor war das eben zusammengefasst im 113er. Inhalt ist halt die stärkere und schärfere und schnellere Bestrafung von einerseits Widerstandshandlungen gegenüber vor allem Polizeibeamten, darum geht es da, also geht auch um Justizvollzugsbeamtinnen, aber ja, das kommt sicherlich auch zum Einsatz. Es werden schon sehr leichte und auch bagatellhafte Handlungen erfasst, für die aber bereits eine Mindeststrafe von 3 Monaten vorgesehen ist, also wenn es tätlicher Angriff ist halt. Bei Widerstand ist das Mindestmaß jetzt eine Geldstrafe und das Höchstmaß wurde um 2 Jahre erhöht. Also ich glaube, 5 Jahre sind sie jetzt satt. Bedeutet im Endeffekt, dass jetzt schon ein Schubsen oder auch eine wie auch immer geartete Berührung eines oder einer Polizeibeamtin, das als ein Schubsen wahrgenommen wird, dass das schon mit 3 Monaten Gefängnis mindestens bestraft werden kann. Und zwar, wie gesagt, bei tätigem Angriff halt, wohlgemerkt halt auch dann, wenn überhaupt keine Körperverletzung passiert ist. Also auch wenn keine Schmerzen zugefügt wurden. Da wieder das Beispiel von diesem Aktivisten, den ich am Anfang erwähnt habe, der mit dem Fahrrad. War so, dass niemandem wirklich ein körperlicher Schaden entstanden ist. Da gab es einer der Cops, der eigentlich als der hauptsächliche Belastungszeuge gekommen ist, der hat dann eben das ausgesagt in dem Verfahren, ja, er hat da schon so den Fahrradreifen am Schienbein gespürt und da auch so ein wenig Druck, aber Schmerz oder irgendwelche Spuren hatte er davon nicht. Und ja, trotzdem wollten sie ihm deswegen halt einen Angriff konstruieren. Und ja, hat da nicht ganz geklappt, wurde Widerstand. Genau, das zeigt es halt ziemlich exemplarisch, finde ich. Ja, interessant ist auch, dass der 115er, den ich da jetzt nicht aufgeschrieben habe, der hat davor schon existiert, der betrifft Feuerwehrleute, RettungssanitäterInnen. Und da wurde halt gesagt, die sind auch stark vermehrt von so tätlichen Angriffen betroffen. Also sie können jetzt halt im selben Maße bestraft werden, wie wenn man einen PolizeibeamtInnen angreift. Und ja, ich denke, da spricht ziemlich deutlich daraus, dass man halt einfach versucht hat, so die Popularität dieses Gesetzes ein bisschen zu erhöhen, weil das halt einfach so Gruppen sind, also weiß nicht, RettungssanitäterInnen, die halt in der Bevölkerung wesentlich besseres Standing trotzdem haben als irgendwie Bullen. Genau, aber insgesamt wird halt durch diese beiden Paragraphen so eine Art Sonderstrafrecht ausgebaut. Also die AmtsträgerInnen eines Staates werden vor Gericht halt sehr deutlich bevorteilt und vor anderen privilegiert. Und zwar noch mehr und noch deutlicher, als das bisher geschehen ist. Also selbst wenn man jemals an dieses Märchen geglaubt hat, dass die Menschen vor Gericht gleich seien. Genau, das ist jetzt eben sehr eindeutig desillusioniert worden. Ja, insgesamt denke ich, dass diese ganzen Gesetzesverschärfungen halt Ausdruck von diesem Rechtsruck, von dieser Autorisierung, oder wie man den Rechtsruck halt benennen möchte, wenn es eine Untertreibung ist, von so einer autoritärer werden der Gesellschaft ist. Genau. Und ja, da wir aus Bayern kommen, möchte ich da mal noch einen kurzen Slot dazu einbauen. Also Bayern ist ja da immer ziemlich schnell und ziemlich vorneweg mit so rechtspopulistischer Gesetzgebung, spielt da oft so eine Vorreiterrolle. Also wir haben gehört, irgendwie das PRG wurde als erstes in Bayern verabschiedet und verschärft und andere Bundesländer ziehen halt nach. Dann hat Seehofer ja auch schon geäußert, dass er sich eigentlich ein bundeseinheitliches PRG wünscht und zwar dezidiert nach einem bayerischen Vorbild. Ja, auch die Ankerzentren, die halt bundesweit kommen sollen, immer noch laut Koalitionsvertrag, sind halt in Bayern auch schon trauriger Alltag. Und wie wir gehört haben, hat Bayern dieses eigene Integrationsgesetz nach Blutlinienphilosophie. Zu den ganzen ja, rassistischen Tiraden von CSU-Politikern, glaube ich, brauche ich jetzt irgendwie nicht mehr viel sagen. Die CSU hat ja noch nie einen Hehl daraus gemacht, dass sie eine rechte Gesinnung hat. Also da gab es ja mal die Devise von Franz Josef Strauß, der gesagt hat, dass es rechts der CSU keine andere Partei geben darf. Ja, da bemühen sie sich auch sehr, das aufrechtzuerhalten. Also jetzt vor den Landtagswahlen haben sie da sehr aufgepasst, dass sie nicht abgehängt werden von der AfD. Finde ich auch, haben sie lange Zeit sehr erfolgreich geschafft. Also jetzt nicht in den Wahlergebnissen, aber halt in ihrem Inhalt. Und die AfD hat sich dann auch schon genötigt gefühlt, da zu betonen, dass nur sie das Original sind. Ja, jetzt besteht Bayern natürlich nicht nur aus einer CSU oder AfD oder deren AnhängerInnen, aber so zu diesen Teilen der sogenannten Zivilgesellschaft, also die sich da irgendwie wohlwollend tolerant geben, da ist der Rassismus halt auch spürbar, oft zumindest. Also da ist es halt ein bisschen verdeckter, aber im Kern eigentlich genauso widerwärtig. Also da geht es dann darum, dass es orientiert sich halt an so einem klaren wirtschaftlichen Nutzen. Es wird dann vorgeschlagen, dass Geflüchtete nicht primär sanktioniert werden sollen, sondern erstmal integriert, sprich assimiliert werden sollen, damit sie und vor allem wenn sie von einem wirtschaftlichen Nutzen sind. Ich finde dieses Bild da so exemplarisch, diese Plakatkampagne, die es dafür gab. Also Mensch ist halt dann willkommen, wenn er uns einen wirtschaftlichen Nutzen bringt. Und daraus spricht halt wieder so eine eklige kapitalistische Verwertungslogik, die, also klar, die ist in unseren Verhältnissen allgegenwärtig, natürlich, aber im Zusammenspiel mit Rassismus tritt sie halt nochmal viel unverblümter und deutlicher zutage, finde ich. Und unter anderem wegen dieser Verwertungslogik hat halt der 31. Mai, glaube ich, auch so ein gerade in diesen Teilen der Bevölkerung so eine Empörung ausgelöst, weil die Leute, die dieses Bild so internalisiert haben von wirtschaftlichen Vorzügen, die Geflüchtete vielleicht bringen können, für die hat Assef halt so die idealen Integrationsvorstellungen erfüllt. Also er hat nach 3 Jahren in Deutschland so schon gut Deutsch gesprochen, er hat eine Ausbildung gemacht, wollte arbeiten und alles. Und ja, in so einem Kontext fällt es dann halt viel leichter, sich mal ein bisschen zu empören. Genau, jetzt hat sind wir am Ende mit dem Gesetzesteil. Es käme jetzt noch ein etwas längerer Teil zu Knast. Jetzt frage ich ein letztes Mal, ob ihr eine Pause machen wollt. Wenn nicht, ziehen wir das jetzt noch durch. Gut, ja. Dann machen wir 5 Minuten Break. Ja, wann ihr weitermachen wollt.